liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, you're not found. Of liberty, your aim is obligation. You wish discrimination. Possession is your obsession. Money is your value. Because it's I'm telling you, you're not found. Of liberty, you're not found. Freiheit verliebt, Freiheit Frau, Vertrauen ist nicht deine Stärke, Verdacht schöpft deine Werke, dein Ziel ist Verpflichtung, von oben nach unten ist deine Richtung, Gesetz ist deine Leidenschaft, Gewalt. Verliebt. Du bist es in die Freiheit verliebt. Freiheitsfrau, die Stadt ist dein Käfig, in dem ich mich verstecke. Doch dein Licht zwingt mich zur Meldepflicht. Freiheitsfrau, du bist kein Licht in der Nacht, sondern ein Wachturm der Macht, deine Fackel. Wird die Welt von Sinnen, muss man die Erde zerstören, um ein Paradies zu gewinnen. Wird die Welt von Sinnen, muss man die Erde zerstören, um ein Paradies zu gewinnen. Wird die Welt